Danke. Sag, du hast doch einen Feuerdiamanten, oder? Ja, richtig. Dann werde ich ihn an deinem Schwert befestigen. Mal sehen, wie es funktioniert. Wow!